Idee. Die Geschichte eines Menschen. Jeder Mensch hat einmal etwas Bedeutsames erlebt, was ihn vielleicht auch geprägt hat. Das macht das Dasein eines Menschen aus. Jene dazugehörige Geschichte eines Menschen besteht aus einer Summe an Dingen, wie er sie kennt. Was ihm einmal widerfahren ist, davon kann er gut sprechen, weil das einen eigentlichen Wert hat. Darauf soll er sich beziehen dürfen, dass ein solcher in Wahrheit gegeben ist. Es soll einen Anteil der Würde eines Menschen ausmachen, dass er das Recht dazu erfährt, sich selbst wichtig genug zu nehmen. So kommt er endlich klar und kann etwas für sich bewirken. Der Mensch wird zudem mit einiger Sicherheit wahrnehmen, dass es sein gutes Recht ist, von seinem Dasein zu sprechen. Die Güter eines Menschen sollen fortbestehen.